Neue Polizeistrategien in den Städten. Viele Städte in den USA und anderswo auf der Welt konnten die Kriminalitätsrate durch eine bürgerliche Gesellschaft um bis zu 60% senken. Dies ist die dritte Alternative. Die erste Alternative ist, die Polizei das Gesetz durchsetzen zu lassen. Die zweite ist, die Standards für das Verhalten zu senken und eben mit der Schwächung der Moral in der Gesellschaft zu leben. Die dritte Alternative sieht so aus: moralische Autorität einsetzen, um die Bürger, bürgerliche Gesellschaft, zu ermutigen und zu befähigen, bei der Verhütung von Verbrechen und der Suche nach Kriminellen und ihrer Strafverfolgung eine aktive Rolle zu übernehmen. Wer liefert diese Art von Führung? Die Streifenpolizisten. Warum sollten die Nachbarn, die Väter, Mütter, Lehrer und die anderen ganz normalen Bürger, Partner der Polizei bei der Verhütung von Verbrechen und der Identifizierung von Kriminellen werden, wenn die Streifenpolizisten keine überzeugend guten Leute wären, wie der County Sheriff von L.A. Barker die höheren Auswahlkriterien beschreibt? Wie kann man in den Ghettos gesellschaftliche Normen und Sitten erreichen, die auf keinerlei Toleranz gegenüber Gesetzesverstößen, sogar verkehrswidrigem Überqueren der Straße, abzielen und entsprechende Projekte umsetzen, wenn es nicht zu einer emotionalen Bindung zwischen den Leuten und den guten alten Streifenpolizisten kommt? Eine brillante Erkenntnis des großen Soziologen Emil Durkheim lautet: Wenn die Sitten ausreichen, braucht man keine Gesetze. Wenn die Sitten aber nicht ausreichen, lassen Gesetze sich nicht durchsetzen. Ein Kollege von mir, der festangestellter Trainer bei der Polizei ist, fragt sein Publikum, das überwiegend aus den formalen Führern, Sheriffs, Captains, Lieutenants besteht, häufig, wer die wahren Führer bei der örtlichen Polizei sind. Schnell wird deutlich, dass die wahren Führer die Streifenpolizisten sind. Sie sind diejenigen, die die Familien einbeziehen und von Vertrauen geprägte Beziehungen zu ihnen aufbauen müssen, um Verbrechen vorzubeugen und in Stadtvierteln mit vielen Banden, Drogensüchtigen und Dealern, wo Gewaltausbrüche fast an der Tagesordnung sind, die Ordnung aufrechtzuerhalten, oft unter erheblicher Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit. In solchen Situationen funktioniert formale Autorität nicht. Sie wäre sogar kontraproduktiv und würde die Kulturen noch stärker polarisieren. Nur moralische Autorität führt zu Normen für die Vorbeugung und die Identifizierung von Verbrechen. Wie der gute Hirte aus der Bibel müssen diese Polizisten ihre Schafe kennen und auch selbst bekannt sein. Authentische Kommunikation. Die Schafe sind den Hirten so wichtig, dass sie bereit sind, ihr Leben für sie zu geben. Deshalb gehen sie voran und die Schafe folgen ihnen. Bezahlte Schafhirten behaupten zwar auch, die Schafe seien ihnen wichtig, doch in Wahrheit sind sie nur auf ihren eigenen Vorteil, ihren Lohn aus und lassen die Schafe im Stich, wenn sich Wölfe nähern. Deshalb müssen sie sie von hinten antreiben, mit Zuckerbrot und Peitsche. Die formalen Führer bei der Polizei sind in Wirklichkeit Manager. Besser gesagt, sie führen durch Dienen. Sie können helfen, indem sie Computertechnologie benutzen, um potenzielle Probleme zu identifizieren, sodass die wahren Führer, die Streifenpolizisten, sie schon im Keim ersticken können. Was für ein Konzept! Was für eine wohlverdiente Strafe für jene, die glauben, dass die Position Führung verleiht. Das neue Modell betrachtet die Streifenpolizisten mit ihrer moralischen Autorität als die wahren Führer, die höheren Ränge hingegen als Manager ausgerichteter Systeme, als Führer, die jenen am unteren Ende der Hierarchie dienen. Was für ein Paradigmenwechsel, besonders in diesem so traditionellen, ausgesprochen autoritären und hierarchischen, nach dem Modell der Anordnung und der Kontrolle operierenden Bereich. Wenn man darüber nachdenkt, ist dieses Beispiel aus dem kommunalen Polizeiwesen genau das. Ein Beispiel dafür, was in allen Bereichen des menschlichen Verhaltens wahr ist und gilt. Die Leute am unteren Ende des Meißels, da, wo es wirklich zur Sache geht, müssen auf ihre Kunden, Klienten oder wie sie sonst bezeichnet werden mögen, Einfluss ausüben. Sie sind die kreativen Problemlöser und diejenigen, die wirklich führen müssen, indem sie Beziehungen aufbauen, in denen Vertrauen herrscht. Die grundlegende Aufgabe der Polizei besteht darin, Verbrechen und Unordnung zu verhindern. Die Öffentlichkeit ist die Polizei und die Polizei ist die Öffentlichkeit. Beide tragen gemeinsam die Verantwortung für die Sicherheit in den Städten und Gemeinden, sagte Sir Robert Peel, Begründer des modernen Polizeiwesens.